Der Exkursionsmarsch der Parteipropagandamitarbeiter zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan hat begonnen. Am 4. Mai gab es auf dem Erziehungsplatz vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Hesan eine Veranstaltung zum Start des Exkursionsmarsches. Zuerst legten die Teilnehmer an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung gab es eine Rede. Nach der Veranstaltung besichtigten sie das Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzonbo und das Revolutionsmuseum von Bezirk Ryanggang.